Good morning. Hello and good morning. Guten Morgen. Hallo und guten Morgen. Now, he says something that's kind of scary and serious, but it should be scary and serious. Jetzt sagt etwas, das irgendwie beängstigend und ernst ist. Aber es sollte auch beängstigend und ernst sein. This insensitivity is why many of you are weak. Vers 30. Diese mangelnde Sensibilität ist der Grund, warum viele von euch schwach sind. Chronically ill and some even die. Und chronisch krank sind und manche sogar sterben. Now, let me explain something. Ich erkläre dir etwas. If you read the very next verse, wenn du den unmittelbar darauf folgenden Vers liest, wir werden die nächsten beiden Verse lesen, um den Kontext zu verstehen, you will find something very interesting. Wirst du etwas sehr Interessantes herausfinden. So here he tells us why many are weak, ill and die. Hier sagt Paulus, warum viele schwach und krank sind und sterben. Because they did not honor the Christian brothers and sisters. Weil sie die christlichen Brüder und Schwestern nicht ehren. Verse 31. Vers 31 und 32. If we have examined ourselves, we should not be judged. Wenn wir uns selbst prüften, würden wir nicht gerichtet werden. But when we are judged, it is the Lord's training so that we will not be condemned along with the world. Wenn wir aber gerichtet werden, ist es die Schulung des Herrn, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. See, this is something that has brought confusion to a lot of people. Dies verwirrt viele Menschen. And I will tell you why. Ich sage dir warum. Because a lot of Christians believe that God causes sickness in order to teach us something. Viele Christen glauben nämlich, dass Gott Krankheiten verursacht, um uns etwas zu lehren. Well, let me explain to you a couple of things. Ich erkläre dir ein paar Dinge. First of all, erstens, you cannot take one statement that goes against what the rest of the Bible teaches. Du kannst nicht eine Aussage nehmen, die im Widerspruch zu dem steht, was der Rest der Bibel lehrt. And Jesus took away our sicknesses, that's very clear. Jesus hat unsere Krankheiten weggenommen, das ist ganz klar. But yet here Paul says that this is what happened to Christians who have ignored the body of Christ. Und doch sagt Paulus hier, dass dies Christen widerfährt, die den Leib Christi ignorieren. So, let's see what is really happening here. Lass uns mal sehen, was hier wirklich passiert. It is very obvious here that people did suffer from sickness, which led to death. Es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen an Krankheiten litten, die zum Tod führten. But here's what I want you to understand. Aber ich möchte, dass du Folgendes verstehst. He said, if we have examined ourselves, then that would never happen. Er sagt, wenn wir uns selbst prüfen würden, würde das nicht passieren. So the first thing that we have to understand, if you look at yourself and stop living so sinful towards your brothers and sisters, then you don't have to worry about that. Das erste, was wir verstehen müssen, ist, wenn du dich selbst anschaust und aufhörst, deinen Brüdern und Schwestern gegenüber so sündhaft zu leben, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. But then, verse 32 for me is the key that explains it all. Vers 32 ist für mich der Schlüssel, der alles erklärt. He said, when you are judged, it is the Lord's training, so that we will not be condemned along with the world. Er lautet, wenn wir aber gerichtet werden, so ist es die Schulung des Herrn, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. But what does it mean to be condemned together with the world? Was bedeutet es, zusammen mit der Welt verdammt zu werden? The world will be condemned because they have not accepted Jesus Christ as their Savior. Die Welt wird verdammt werden, weil sie Jesus Christus nicht als ihren Retter angenommen hat. And it's very clear, Paul says, you're not supposed to be condemned together with the world. Das ist ganz klar. Paulus sagt, damit man nicht zusammen mit der Welt verdammt wird. Isn't it interesting that Paul says something similar to the same church? Ist es nicht interessant, dass Paulus etwas Ähnliches zu derselben Gemeinde sagt? When he talks about the sin of the guy who took his own father's wife. Als er über die Sünde des Mannes spricht, der die Frau seines eigenen Vaters nahm. It's interesting that Paul realized how serious the issues in the church were. Es ist interessant, dass Paulus erkennt, wie gravierend die Missstände in der Gemeinde sind. What did he say in the context of that other guy? Was sagt er im Zusammenhang mit diesem anderen Mann? He said, if he doesn't repent, if he doesn't change. Er sagt, wenn er nicht Buße tut, wenn er sich nicht ändert. When you come together, wenn ihr zusammenkommt, you hand him over to the devil. Übergebt ihn dem Teufel. Look what he says. Schau, was er sagt. for the destruction of the body, but the salvation of the life. Zum Verderben des Leibes, aber zur Errettung des Lebens. What does it mean? Was bedeutet das? It means that Paul knew. Das heißt, Paulus wusste, that these people have entered such a dangerous lifestyle. Dass diese Menschen sich auf einen so gefährlichen Lebensstil eingelassen haben, that if they continue like this, they will walk away from the Christian faith. Dass sie, wenn sie so weitermachen, vom christlichen Glauben abfallen würden. If you walk away from the Christian faith, you will be condemned along with the world. Wenn du vom christlichen Glauben abfällst, wirst du zusammen mit der Welt verdammt. So Paul is saying, Paulus sagt, at least that's how I understand it, zumindest verstehe ich es so, that the people are dying because first of all they're bringing judgment of themselves. Dass die Menschen sterben, weil sie erstens das Gericht über sich selbst bringen. Secondly, God is using them to save them. Zweitens benutzt Gott dies, um sie zu retten. To save them from dying prematurely. Um sie zu retten, indem sie vorzeitig sterben. This is an incredible act of grace. Das ist ein unglaublicher Akt der Gnade. But if you conclude from this verse that this is what God wants, wenn du aber aus diesem Vers schließt, dass Gott das so will, you have ignored the entire context. Hast du den gesamten Kontext ignoriert? Because the entire context is God doesn't want that. Denn der gesamte Kontext lautet, Gott will das nicht. God wants you to live right, so none of you has to die prematurely. Gott will, dass wir richtig leben, damit keiner von uns vorzeitig sterben muss. I like to say it like this. Ich sage es gerne so. If you as a loving father, wenn du als liebender Vater, have a child, ein Kind hast, and you say to this child, und zu diesem Kind sagst, don't open the garden door and run outside. Mach nicht die Gartentür auf und laufe nach draußen. Because there is a highway and big trucks are driving by all the time. Denn dort ist die Autobahn und es fahren ständig große Lastwagen vorbei. And then suddenly the child refuses to obey. Plötzlich weigert sich das Kind zu gehorchen. And you know, he's done everything. Dabei machst du als Vater doch alles. The father trained, the father taught, the father explained. Der Vater erzieht, der Vater lehrt, der Vater erklärt. But that child will not listen. Aber das Kind hört nicht. And it runs outside. Es rennt nach draußen. And the father sees the truck coming. Du als Vater siehst den Lastwagen kommen. If you have to pick up a piece of wood, a piece of metal that's laying next to you. Wenn du ein Stück Holz, ein Stück Metall, das neben dir liegt, aufheben müsstest. Throw it at the child to hit it and break its leg to save its life. Wouldn't you do that? Und auf das Kind werfen, um es zu treffen und sein Bein zu brechen, um sein Leben zu retten, würdest du das nicht tun? That's the only way a loving father would do that. Das ist der einzige Weg, wie ein liebender Vater das tun würde. And remember here the context. Denke hier an den Kontext. Paul saying that they've lived in such a way that if they continue, they will be condemned together with the world. Paulus sagt, dass wenn sie so weiter lebten, sie zusammen mit der Welt verdammt würden. So obviously it's an extreme case. Das ist offensichtlich ein Extremfall. It's not something that happens every day. So etwas passiert nicht jeden Tag. And that's why he only wrote it to these people in that context. Deshalb schreibt Paulus diese Warnung nur an diese Menschen in diesem Kontext. Yet we have to take the warning seriously. Trotzdem müssen wir die Warnung ernst nehmen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.